Kapitel 19. Eines Abends saß ich in meinem Laboratorium. Die Sonne war untergegangen, der Mond stieg gerade aus der See empor, das Licht reichte nicht mehr für meine Arbeit aus. So blieb ich untätig und hielt inne, um darüber nachzudenken, ob ich für diese Nacht aufhören sollte oder durch nicht nachlassendes Schaffen die Beendigung meiner Tätigkeit beschleunigen. Wie ich so saß, wurden meine Gedanken in eine bestimmte Bahn gelenkt, die mich zu der Betrachtung der Folgen meines gegenwärtigen Vorhabens führte. Vor 3 Jahren war ich gleichermaßen beschäftigt gewesen und hatte einen Unhold geschaffen, dessen dämonische Grausamkeit mir das Herz zerriss und es auf ewig mit bittersten Gewissensqualen plagte. Nun war ich dabei, ein anderes Wesen zu formen, über dessen Anlagen ich ebenso wenig wusste. Sie konnte noch 1000-mal grimmiger werden als ihr männlicher Gefährte und aus Freude an Mord und Elend nur Böses tun. Wohl hatte er geschworen, die Nähe des Menschen zu verlassen und sich in Wüsten zu verbergen, aber nicht sie. Und sie, die aller Wahrscheinlichkeit nach ein denkendes und vernunftbegabtes Wesen sein würde, konnte sich weigern, ein Versprechen einzuhalten, das vor ihrer Erschaffung gegeben worden war. Es war sogar möglich, dass sie sich gegenseitig hassten. Die Kreatur, die bereits lebte, empfand Ekel vor ihrer eigenen Missgestalt und würde vielleicht einen noch größeren Abscheu davor empfinden, wenn sie ihm in weiblicher Gestalt vors Auge trat. Auch sie konnte sich voll Widerwillen von ihrem Gefährten, der höheren Schönheit des Menschen, zuwenden. Sie verließ ihn womöglich. Er war dann wieder allein, aufs Höchste gereizt durch die tiefe Kränkung, die ihm ein Wesen seiner eigenen Gattung zugefügt hatte. Selbst wenn sie Europa verließen und die Wüsten der neuen Welt bewohnten, so waren doch Kinder eines der Ergebnisse jener Sympathien, wonach der Dämon dürstete. Eine Rasse von Teufeln würde sich über den Erdball verbreiten, die das bloße Dasein des Menschen gefährden und voller Schrecken machen würde. Hatte ich das Recht, zu meinem eigenen Nutzen diesen Fluch über die kommenden Generationen zu verhängen? Lange war ich durch die Sophismen des Wesens, das ich geschaffen, gerührt und von seinen teuflischen Drohungen beeindruckt gewesen. Aber nun brach zum ersten Mal das Verhängnisvolle meines Versprechens über mich herein. Ich schauderte bei dem Gedanken, dass künftige Zeitalter mich als ihre Plage verfluchen könnten, dessen Selbstsucht nicht davor zurückgeschreckt war, den eigenen Frieden zum Preise der Existenz der gesamten menschlichen Rasse zu erkaufen. Ich zitterte am ganzen Leibe und mir setzte das Herz aus. Aufblickend im Mondlicht gewahrte ich am Fensterflügel den Dämon. Er starrte mich an bei dem Werk, das er mir zugewiesen hatte. Ein schauderhaftes Grinsen verzerrte seine Lippen. Ja, er war mir auf meinen Reisen gefolgt, war in den Feldern herumgeschweift, hatte sich in Höhlen verborgen oder ein Versteck in weiter verlassener Heide gefunden. Nun kam er, um sich von meinem Vorankommen zu überzeugen und die Erfüllung meines Versprechens zu fordern. Sein Ausdruck sprach von äußerster Bosheit und Falschheit. Der Gedanke an mein Versprechen, ein ihm ähnelndes Wesen zu schaffen, versetzte mich in Raserei. Ich nahm ein Messer und vor Wut zitternd riss ich das Unding, an dem ich schaffen musste, in Stücke. Der Unhold sah, wie ich die Kreatur zerstörte, von deren Existenz sein Glück abhing. Mit dem Geheul teuflischer Verzweiflung entschwand er vor meinen Augen. Ich verließ den Raum und leistete in meinem Herzen den heiligen Schwur, meine Schreckensarbeit nie wieder aufzunehmen. Dann wankte ich meinem Zimmer zu. Ich war ganz allein und einsam. Niemand war bei mir, der meine Schwermut vertreiben und mich von den schrecklichsten Vorstellungen erlösen konnte. Mehrere Stunden waren verstrichen. Ich blieb nahe beim Fenster und starrte auf die See. Fast regungslos lag sie da. Die Winde hatten sich gelegt, die ganze Natur ruhte, von einem stillen Mond bewacht. Nur ein paar Fischerboote glitten über das Wasser. Ab und an trug die sanfte Brise den Klang von Stimmen herüber, wenn die Fischer sich zuriefen. Ich empfand die Stille, obwohl ich mir ihrer ganzen Tiefe kaum bewusst war, bis mein Ohr plötzlich durch das Plätschern von Rudern aufgestört wurde und jemand nahe bei meinem Hause landete. Kurz darauf hörte ich meine Türe knarren, als ob jemand versuchte, sie behutsam zu öffnen. Ich zitterte von Kopf bis Fuß, mir ahnte, wer es war. Ich überlegte, ob ich nicht einen der Bauern, der in einer nahegelegenen Hütte wohnte, wecken sollte. Doch das Gefühl absoluter Hilflosigkeit übermannte mich, wie man es so oft in Alpdrücken erlebt, wenn man vergeblich versucht, vor einer drohenden Gefahr zu fliehen. Ich stand wie angewurzelt. Sogleich hörte ich das Geschurf von Schritten auf dem Gang. Der gefürchtete Unhold erschien. Er schloss die Tür, näherte sich mir und sagte mit gedämpfter Stimme: »Du hast das Werk, das du begonnen hattest, zerstört. Was beabsichtigst du zu tun? Wagst du etwa, dein Wort zu brechen? Mühsal und Elend habe ich über mich ergehen lassen, habe die Schweiz zugleich mit dir verlassen, bin den Ufern des Rheins entlang geschlichen, zwischen seinen weidenbestandenen Inseln und über seine Berge. Ich habe viele Monate in den Heidegegenden Englands gelebt und in den Einöden Schottlands. Ich habe unvorstellbare Strapazen durchgemacht, unter Hunger und Kälte gelitten. Wagst du, mir meine Hoffnungen zu zerstören? Hinweg! Ja, ich breche mein Versprechen. Nie werde ich ein anderes Wesen schaffen, das dir gleicht und ebenso missgestaltet und bösartig ist wie du. Elender Sklave, schon früher habe ich mit dir gestritten, doch du hast dich meiner Güte unwürdig gezeigt. Vergiss nicht, dass ich mächtig bin. Du hältst dich für elend, aber ich kann dich so elend machen, dass dir das Licht des Tages verhasst sein wird. Du bist mein Schöpfer, ich aber bin dein Herr. Gehorche! Die Stunde meiner Schwachheit ist vorüber. Die Wende deiner Macht ist angebrochen. Deine Drohungen können mich nicht dazu zwingen, eine böse Tat zu vollführen. Sie bestätigen mich eher in meinem Entschluss, dir keinen Gefährten für deine Verderbtheit zu schaffen. Soll ich kühlen Blutes einen Dämon auf die Welt loslassen, der seine größte Freude in Mord und Verbrechen findet? Hinweg! Ich bleibe fest, und deine Worte werden nur meine Wut steigern.« Der Unhold las mir meinen Entschluss von den Augen ab. Er biss die Zähne in ohnmächtiger Wut fest aufeinander. »Soll jeder Mann ein Weib finden? Soll jedes Tier sein Weibchen haben und nur ich allein bleiben?« Ich hegte Gefühle der Zuneigung, sie wurden mir nur mit Spott und Verachtung vergolten. »Mensch, hasse, aber hüte dich! Deine Tage werden in Furcht und Jammer vergehen, bald wird der Pfeil dich treffen, der dein Glück auf ewig zerstört. Sollst du glücklich sein, während ich mich in all meiner Qual winde? Meine anderen Leidenschaften kannst du ersticken, die Rache bleibt mir. Rache! Künftig teurer mir als das Licht des Tages oder die Nahrung des Körpers. Ich mag sterben, aber erst stirbst du. Du, Tyrann, du Peiniger, du sollst die Sonne verfluchen, die über deinem Elend scheint. Hüte dich, denn ich kenne keine Rücksicht mehr. Mit der List der Schlange werde ich wachen, mit ihrem Gifte will ich töten. Mensch, du sollst das Weh, das du bereitetest, bereuen. Teufel, halt ein und vergifte die Luft nicht mit deinen Vermaledeiungen. Ich habe dir meinen Entschluss erklärt, ich bin nicht der Feigling, der sich Worten beugt. Verlasse mich, ich bleibe unerbittlich. Gut, ich gehe. Doch denke daran, ich werde in deiner Hochzeitsnacht bei dir sein. Ich sprang auf ihn zu und rief: Schurke, ehe du mein Todesurteil unterzeichnest, denke daran, dich selber in Acht zu nehmen. Ich hätte ihn gepackt, aber er wich mir aus und verließ eilig die Hütte. In wenigen Augenblicken sah ich ihn in seinem Boot, das pfeilschnell über das Wasser schoss und bald in die Unendlichkeit verschwand. Stille herrschte wieder, aber die Worte des Dämons klangen mir in den Ohren nach. Ich brannte vor Gier, den Mörder meines Friedens zu verfolgen und ihn ins Meer zu stürzen. Hastig und verstört ging ich in meinem Zimmer auf und ab, während ich vor mein geistiges Auge tausend Bilder, die mich marterten und quälten, heraufbeschwor. Warum war ich ihm nicht gefolgt? Hatte mich nicht in einem Kampf auf Leben und Tod mit ihm gemessen? Stattdessen hatte ich ihn wegeilen lassen. Er hatte sich dem Festland zugewandt. Mir schauderte, wenn ich bedachte, wer das nächste Opfer seiner Rache sein würde. Dann fielen mir wieder seine Worte ein: »Ich werde in deiner Hochzeitsnacht bei dir sein.« Das also war der Zeitpunkt, wo sich mein Schicksal erfüllen sollte. In jener Stunde sollte ich sterben und durch meinen Tod seinen Hass zugleich befriedigen und löschen. Diese Aussicht flößte mir keine Furcht ein. Wenn ich jedoch an meine geliebte Elisabeth dachte, an ihre Tränen und ihren unendlichen Kummer, wenn ihr der Geliebte so grausam weggerissen würde, dann strömten mir seit Monaten die ersten Tränen aus den Augen, und ich beschloss, nicht ohne harten Kampf durch meinen Feind zu fallen. Die Nacht verging. Die Sonne stieg aus dem Ozean empor. Ich wurde ruhiger, falls man es Ruhe nennen kann, wenn die Heftigkeit des Zornes in den Abgrund der Verzweiflung sinkt. Ich ging aus dem Hause, der grässlichen Stätte unseres nächtlichen Streites, und schritt den Strand an der See entlang, die mir wie eine unüberwindliche Schranke zwischen mir und meinen Mitmenschen erschien. Am liebsten hätte ich mein Leben auf jenem kahlen Felsen verbracht, zwar einsam und beschwerlich, aber doch vor einem plötzlichen Unglück gefeit. Wenn ich zu den Menschen zurückkehrte, so war es nur, um als Opfer zu fallen oder jene, die ich am meisten liebte, sterben zu sehen unter dem Würgegriff des Dämons, den ich selbst geschaffen hatte. Wie ein ruheloses Gespenst, von allem, was ich liebte, abgetrennt und bitter unter der Trennung leidend, irrte ich auf der Insel umher. Als es Mittag wurde und die Sonne höher stieg, legte ich mich aufs Gras nieder und verfiel in tiefen Schlaf. Die ganze vorangegangene Nacht hatte ich nicht geruht, meine Nerven waren überspannt, die Augen brannten mir vom Wachen und Kummer. Der Schlaf, in den ich versank, erquickte mich. Als ich erwachte, fühlte ich mich wieder den Menschen zugehörig und begann etwas gefasster über das, was ich zugetragen hatte, nachzudenken. Aber noch immer dröhnten mir die Worte des Dämons wie ein Grabgeläut in den Ohren, wie ein Albtraum schienen sie, und waren dennoch eine unleugbare und bedrückende Wirklichkeit. Die Sonne stand schon tief am Himmel und ich saß noch immer am Strande, indem ich meinen Heißhunger mit einem Haferkuchen stillte, als ich ganz in meiner Nähe ein Fischerboot sah und mir einer der Männer ein Päckchen brachte, welches Post aus Genf enthielt, und einen Brief von Clerval, in dem er mich flehend bat, doch zu ihm zu kommen. Er sagte, dass schon beinahe ein Jahr vergangen war, seit wir die Schweiz verlassen hatten und Frankreich noch zu besichtigen sei. Darum ersuchte er mich herzlich, meine einsame Insel zu verlassen und ihn in Perth binnen einer Woche zu treffen, wo wir unsere weitere Reise besprechen könnten. Dieser Brief rief mich gewissermaßen wieder ins Leben zurück, und ich fasste den Entschluss, innerhalb von 2 Tagen meine Insel zu verlassen. Doch galt es, vor meiner Abreise noch eine Aufgabe zu erfüllen, an die ich nur mit Schauder dachte. Ich musste meine chemischen Instrumente verpacken und zu diesem Zweck den Raum betreten, der der Schauplatz meiner widerwärtigen Tätigkeit gewesen war. Ich musste jene Geräte in die Hand nehmen, bei deren Anblick mir übel wurde. Am nächsten Tag fasste ich bei Morgengrauen genügend Mut und schloss die Tür zu meinem Laboratorium auf. Die Überreste der halbfertigen Kreatur, die ich zerstört hatte, lagen auf dem Boden verstreut, und mir war es fast, als hätte ich das lebende Fleisch eines menschlichen Wesens verstümmelt. Ich stand eine Weile stille, um mich zu sammeln, und betrat dann das Zimmer. Mit zitternden Händen schaffte ich die Instrumente aus dem Raum, aber ich überlegte, dass ich auch die Spuren meiner Arbeit nicht zum Schrecken und Verdacht der Bauern zurücklassen durfte. Ich tat sie daher mit einer großen Menge Steine in einen Korb, um sie noch denselben Abend in die See zu werfen. Die Zwischenzeit verbrachte ich am Strand mit der Säuberung und Instandsetzung meiner chemischen Geräte. Seit der Nacht, da der Dämon erschienen war, hatte sich ein völliger Umschwung in meinen Gefühlen vollzogen. Im Lichte trüber Verzweiflung war mir vorher mein Versprechen wie etwas vorgekommen, das trotz aller Konsequenzen durchgeführt werden musste. Nun aber war es mir, als sei mir ein Schleier von den Augen gefallen, als sehe ich zum ersten Male klar. Nicht einen Augenblick dachte ich daran, mein Werk wieder aufzunehmen. Wie sehr die Rache des Dämons mein Herz auch bedrückte, zog ich es doch lieber vor, mich seinem Zorn auszusetzen, als ihn durch eine unwürdige Einwilligung feige abzuwenden. Ich war zu der Erkenntnis gekommen, dass die Schaffung eines dem Dämon ähnlichen Wesens die gemeinste und niederträchtigste Selbstsucht darstellen würde. Ich verbannte jeden Gedanken, der zu einer anderen Schlussfolgerung führen konnte. Zwischen 2 und 3 Uhr morgens ging der Mond auf. Ich tat meinen Korb in eine kleine Barke und segelte etwa 4 Meilen von der Küste weg. Alles lag einsam. Einige Boote fuhren dem Lande zu, ich aber mied ihren Kurs. Ich hatte das Gefühl, als stünde ich vor der Verübung eines furchtbaren Vergehens und scheute voll Entsetzen jede Begegnung mit einem Mitmenschen. Der bis dahin klare Mond wurde von einer dichten Wolke verhüllt. Ich nahm die Finsternis wahr und warf meinen Korb in die Wellen. Ich lauschte auf das Gurgeln, als er versank, und segelte dann von dieser Stelle fort. Der Himmel bewölkte sich, aber die Luft war rein, wenn auch von dem aufkommenden Nordost abgekühlt. Sie erfrischte mich und tat mir so wohl, dass ich beschloss, noch länger auf dem Wasser zu bleiben. Ich befestigte das Steuer in gerade Richtung und streckte mich dann auf dem Boden des Bootes aus. Der Mond war von Wolken verdeckt, alles lag im Dunkel. Ich hörte nur das leise Plätschern der Barke, deren Kiel die Wellen teilte. Das Murmeln lullte mich ein. Es dauerte nicht lange und ich war in tiefen Schlaf gefallen. Wie lange ich so gelegen habe, weiß ich nicht. Aber als ich aufwachte, war die Sonne schon beträchtlich hoch über den Horizont gestiegen. Es wehte ein starker Wind und die Wogen drohten beständig, mein kleines Boot zum Kentern zu bringen. Der Wind stand Nordost, der mich weit von der Küste, von der ich abgesegelt war, fortgetrieben haben musste. Ich trachtete, den Kurs zu ändern, kam aber bald zu der Feststellung, dass bei einem erneuten Versuch sich das Fahrzeug schnell mit Wasser füllen würde. In dieser Lage war der einzige Ausweg, vor dem Wind zu segeln. Ich muss bekennen, dass es mir bange zumute war. Ich hatte keinen Kompass an Bord und war mit der Geographie dieses Erdstriches so wenig vertraut, dass auch der Stand der Sonne mir wenig nützte. Es war möglich, dass ich auf den weiten Atlantik hinausgetrieben werden würde, um dort, allen Qualen des Verhungerns ausgesetzt, von den endlosen Wassermassen, die um mich brausten und tosten, schließlich verschlungen zu werden. Ich trieb schon viele Stunden auf den Wogen herum und litt unter brennendem Durst. Ich blickte zum Himmel hinauf, der von Wolken bedeckt war. Ich blickte auf die See, sie sollte mein Grab sein. »Unding«, rief ich, »deine Verwünschung ist schon erfüllt.« Ich dachte an Elisabeth, meinen Vater und an Clerval. Dann versank ich in Träume, die so verzweifelnd und beängstigend waren, dass ich sogar jetzt, da ich bald von der Bühne des Lebens abtreten werde, noch bei der Erinnerung daran erschauere. So verlief der Tag. Als die Sonne sich zum Horizont neigte, verebbte der Wind. Die Wogen glätteten sich. Aber bei der starken Dünung, die darauf folgte, wurde mir übel, und ich war kaum imstande, das Steuer zu halten, als ich jedoch plötzlich gen Süden einen Streifen Hochlandes gewahrte. Wenn ich auch durch die furchtbare Spannung der bangen Stunden völlig erschöpft war, strömte mir bei dieser plötzlichen Gewissheit auf Rettung die warme Freude ins Herz, Tränen stürzten mir aus den Augen. Wie wunderbar sind doch unsere Gefühle! Und wie sonderbar ist diese Verbissenheit, mit der wir uns selbst im größten Elend an das Leben klammern. Mit einem Kleidungsstück als neues Segel steuerte ich mit allen Kräften gen Land. Es erschien wild und felsig, aber bald erkannte ich, dass es nicht unbewohnt war. Schiffe lagen am Strande, ich fand mich sogleich in die Nähe zivilisierter Menschen versetzt. Eifrig verfolgte ich die Windungen der Küste und begrüßte mit Freuden einen Kirchturm, der endlich hinter einer kleinen Landzunge hervortrat. Da ich äußerst schwach war, beschloss ich, direkt auf die Stadt zuzusegeln, wo ich am leichtesten etwas Nahrung finden würde. Glücklicherweise hatte ich Geld bei mir. Als ich um die Landzunge herum war, sah ich eine kleine saubere Stadt mit einem sicheren Hafen, in den ich, von Herzen froh über mein unerwartetes Entkommen, einfuhr. Als ich noch dabei war, das Boot zu verankern und die Segel in Ordnung zu bringen, sammelten sich Leute in meiner Nähe an. Sie schienen sehr überrascht durch mein Erscheinen, aber anstatt mir ihre Hilfe anzubieten, wisperten sie mit Gesten untereinander, die mich zu jeder anderen Zeit mit leichter Besorgnis erfüllt haben würde. So aber stellte ich nur fest, dass sie Englisch sprachen, und ich redete sie daher in ihrer Sprache an. »Ihr guten Leute«, sagte ich, »seid doch so gefällig und sagt mir, wie diese Stadt heißt und wo ich bin.« »Das werdet ihr bald genug erfahren«, erwiderte ein Mann mit barscher Stimme. »Vielleicht seid ihr an einen Ort gekommen, der euch recht wenig zusagen wird. Aber man wird euch bezüglich des Quartiers nicht fragen, das kann ich euch versprechen.« Eine solche unfreundliche Antwort von einem Fremden überraschte mich aufs Höchste, und die stirnrunzelnden und zornigen Gesichter der anderen brachten mich auch außer Fassung. »Warum antwortet ihr mir so grob?« erwiderte ich. »Es ist gewiss nicht Sitte in England, Fremde so ungastlich zu empfangen.« »Was die Engländer für Sitten haben, weiß ich nicht«, sagte der Mann, »aber jedenfalls hassen die Iren Schurken und Verbrecher.« Ich beobachtete, dass während dieses sonderbaren Dialoges die Menschenmenge schnell anwuchs. In ihren Gesichtern standen halb Neugier, halb Wut geschrieben, die mich ärgerten und in gewissem Grade beunruhigten. Ich fragte nach dem Weg zum Gasthaus, aber keiner antwortete. Ich tat daraufhin ein paar Schritte vorwärts, und unter der Menge, die mir folgte und sich um mich drängte, erhob sich ein Murmeln. Es näherte sich ein hässlicher Mann und tippte mir auf die Schulter, wobei er sagte, »Kommt, Herr, ihr müsst mir zu Mr. Kirwin folgen, um euch auszuweisen.« »Wo ist Mr. Kirwin? Warum soll ich mich ausweisen? Bin ich nicht in einem freien Lande?« »Na, Herr, frei genug für anständige Leute. Mr. Kirwin ist der Friedensrichter, und ihr sollt Rechenschaft ablegen über den Tod eines Menschen, den man vergangene Nacht hier ermordet aufgefunden hat.« Diese Antwort machte mich stutzig, aber ich fasste mich schnell wieder. Ich war unschuldig, das konnte leicht bewiesen werden. Daher folgte ich meinem Führer schweigend und wurde zu einem der vornehmsten Häuser der Stadt gebracht. Ich war nahe daran, vor Hunger und Ermattung zusammenzubrechen, aber von dieser Menge umgeben, hielt ich es für klug, all meine Kraft zusammenzuraffen, damit meine physische Schwäche mir nicht als Arglist oder Schuldbewusstsein ausgelegt wurde. Ich ahnte noch kaum das Unheil, das in wenigen Augenblicken über mich hereinbrechen und alle Furcht vor Schmach und Tod in Schrecken und Verzweiflung ersticken sollte. Hier muss ich innehalten, denn ich brauche all meine Kraft, um jene entsetzlichen Ereignisse, die ich erzählen will, mir in allen Einzelheiten ins Gedächtnis zurückzurufen.